Zum Tag der Sonne veröffentlichte die Sozialistische Partei Rumäniens auf der Internet-Homepage Tricolor das unvergängliche klassische Werk von Genossin Kim Jong-un, kämpfen wir tatkräftig unter dem hoch erhobenen Songun-Banner bis zum endgültigen Sieg.